Gesicht. Jeden Tag dasselbe Lachen, das ertrag ich nicht. Was soll ich denn bloß machen? Hab die Schnauze voll von dir, dachte, dies hier wär für immer. Tränke meinen Schmerz in Bier, doch das macht es nur noch schlimmer. Lass mich in Ruhe, hör nicht auf mir auf den Sack zu gehen. Lass mich in Ruhe, hör nicht auf mich ständig anzuflehen. Und merk dir gut, was ich dir sag. Lass mich in Ruhe. Und wenn du etwas auf die Fresse willst, dann frag. Schleichst du wieder an mich ran, siebte Runde fast K.O. Du gewinnst doch sowieso. Chancenlos bei diesem Blick, hilflos ausgeliefert, nein, du zerstörst mich Stück für Stück. Glaubst du wirklich, das muss sein, auch die größte Freundschaft hält dich bis in alle Ewigkeit? Und nichts auf dieser Welt schlichtet jemals unseren Streit. Lass mich in Ruhe, hör nicht auf mir auf den Sack zu gehen. Lass mich in Ruhe, hör nicht auf mich ständig anzuflehen.